Top 5. Die Kinocharts-Kolumne. Die Geschichte des Kinos, das ist ja eigentlich eine Technikgeschichte. Vor 100 Jahren zum Beispiel wurde das Zoom-Objektiv erfunden. Zum ersten Mal konnte man mit variabler Brennweite operieren. Damit wurde auch der Beruf des Director of Photography, also des Kameramanns, immer wichtiger. Und Hartwig Tegeler hat sich in seiner neuen Top-5-Kolumne nun mit der Magie des Filmzooms beschäftigt. Würden Sie jetzt den Film starten? Eine der wichtigsten Eigenschaften ist, dass man versucht, neue Bilder zu finden, auch für eine Geschichte. Dass man sich überlegt, was kann ich anders machen? Wie kann ich eine Geschichte interessant machen? Ohne dass wir die Technik merken, nur dass wir spüren. War im Kino, aber empfunden. Platz 5. Vertigo aus dem Reich der Toten von Alfred Hitchcock, 1958. Scotty, James Stewart, hat Höhenangst als Reaktion auf sein Schuldgefühl, weil sein Kollege, der ihn vom Dach retten wollte, in den Tod stürzte. Dann, später auf dem Turm, diese merkwürdig strudelnde, soghafte, verwirrende, nervenzerrende Kamerafahrt, die irreal wirkt, wie direkt abgefilmt aus dem Unterbewusstsein. Was schon Wahnsinn, was noch Realität? Eine optische Täuschung im Dienste der Geschichte. Der Dolly-Zoom wurde später mit dem Begriff Vertigo-Effekt geadelt. Grandios bei Hitchcock, aber auch bei Spielberg. 2 Sekunden im weißen Hai. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Platz 4. Die Situation ist offensichtlich die, dass ein großer weißer Hai die Gewässer vor der Insel als sein Gebiet beansprucht. Der weiße Hai von Steven Spielberg, 1975. Dann sitzt der wasserscheue Chief Cody Roy Scheider da auf dem Campingstuhl, am Meer, alle im Wasser. Dann die Haiattacke. Ein Junge wird gefressen, das Meer färbt sich rot. Dann fährt die Kamera auf ihn zu. Oder fährt er auf die Kamera zu? Oder rast er mit dem Hintergrund der Landseite des Strandes auf uns zu? 2 Sekunden lang ist dieser Dolly-Zoom, bei dem die Kamerafahrt auf den Schienen und die Anpassung der Brennweite des Objektivs, wie gesagt, nur 2 Sekunden lang, eine unfassbare Dramatik auf der Leinwand erzeugen. Und das Wunderbare, das Spielberg schafft, er erzeugt hier am Anfang vom weißen Hai bei uns diesen Effekt. Was war das denn? Und trotzdem geht es weiter. Doch nach diesem Dolly-Zoom sind wir zusammen mit Chief Brody nicht mehr dieselben. Wir stehen am Abgrund zur Hölle unserer Albträume. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Platz 3. Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, 2014. Reine Kinetik, reines Kino, wenn Monsieur Gustave, der Hotelmanager, und Zero, der Liftboy, auf dem Schlitten dem Killer durch das verschneite Traum-Osteuropa hinterherrasen. Rasen, rasen, rasen, Schlenkerkurve, Schikane, dann wieder in verrücktem Tempo, geradeaus. Die Kamera entfesselt, wunderbare Bewegung, so real wie unsere Träume. Sie? Nein, wir auf dem Schlitten, dann auf dem Punkt. Pause. Ach du Scheiße, du hast ihn erwischt! Pause. Dann wieder Bewegung. Platz 2. Gravity von Alfonso Cuarón, 2013. Kino, sinnliche Erfahrung in 3D. Sandra Bullock und George Clooney am Space Shuttle, Reparaturarbeiten draußen im All. Weite Stille, kein oben, kein unten. Kein fester Boden unter den Füßen mehr beim Schauen im Kino. Schwindel, alles löst sich auf. Wie gesagt, dann noch 3D. Meditativer Zustand, Leere. Nichts. Dann knallen die Trümmerteile der Satelliten auf die beiden Astronauten. Einer der wenigen Filme, die man in 3D sehen muss. Jahrelang hat Alfonso Cuarón gewartet, bis die digitale Kameratechnik so weit war, dass er seine Geschichte vom Lost in Space in dieser Art von Raumdelirium umsetzen konnte. Und wie er das dann schaffte. Platz 1. Lawrence von Arabien von David Lean, 1962. Türken? Aus der Unendlichkeit der Wüste kommt Scheich Ali, Omar Sharif, auf Lawrence, Peter O'Toole und auf uns zu. Kein Zoom, doch das 450mm Objektiv musste sich David Lean für diese Einstellung bauen lassen. 2 Minuten lang kommt Ali aus der Tiefe der Fata Morgana geritten. Aber die ersten Versuche funktionierten nicht. Sie waren emotional langweilig. Dann malte das Team weiße Striche in die Wüste, um unseren Blick zu fokussieren. Und nachdem die Szene endlich im Kasten war, meinte David Lean zu seinem Szenenbildner John Box, du wirst nie wieder eine bessere emotionale Formgebung als das hier kreieren. Emotionale Formgebung, was für ein Ausdruck fürs Kino. Form und Emotion. Wenn wir die Sehnsucht nach der Grenzenlosigkeit, nach der Freiheit im Kino emotional erfahren, auf Basis eines hochkomplexen technischen Geschehens, dann in dieser Meisterszene, in diesem Meisterwerk Lawrence von Arabien. Schaulust ist von hier an entzündet, unwiderruflich. Von so etwas redete Michael Ballhaus. Und weiß ich, wie die Kamera sich bewegt, wie durch den Raum schwebte, und da war es um mich geschehen.